als kleiner Bub hab ich's gespürt in mir, den Rhythmus der Musik, ganz tief drin in mir, eine Musik in mein Leben, es kann nichts Schöneres geben, und wenn's in mir so bebt, ein besonderes Gefühl entsteht. Wenn die Musik hört, schießt Blut in meine Ohren. Und wenn wir zillen, tollen spielen, dann gibt's einen Hoden. Wenn ich den Rhythmus in mir spür, ja, dann kann ich nichts dafür. Da fliegt mich aus und muss in die Musikwelt hinaus. Auf der Bühne stehen, immer Vollgas geben, die Musik hat noch spüren, für Freunde musizieren. Viel Gaudi und Musik, da machen wir alle mit. Und ist die Stimmung da, sind alle wieder froh. Wenn die Musik hörst, ist Blut in meine Ohren. Und wenn the more.